Luxus. Wegen dir verliere ich meine bisherige kulturelle Zugehörigkeit, um weiter am gesellschaftlichen Kulturkampf teilnehmen zu können. Ja, 10 Jahre Arbeit und nur so auf 3 Minuten Lesen komprimiert. Also ein Verdichten der Zeit und auch der Kosten. Und alles nur für meine eigene eingebildete Arroganz, um neu unsichtbar als Tourist auf diesem Planeten zu leben. Und tschüss.